FSK 93 auf 93 MHz terrestrisch und 101,4 MHz im Kabel oder über einen Stream fsk-hh.org. Heute mit der Sendung Manfred Dahlmann zum Gedächtnis, zweiter Teil. Wir hatten ja bereits begonnen, etwas über Manfred Dahlmann zu sagen und ihn auch per Audioaufnahme zu Gehör zu bringen. Der Anlass war traurig, denn als die christliche Welt die Geburt des Wunderrabbis Jesus feierte, am 24. Dezember 2017, hatte Manfred Dahlmann nach strapaziösen Chemotherapien in Wien sein letztes Gefecht verloren. Heute werden wir endlich dazu kommen, dass im Januar erschienene Buch, das auch ein Gespräch mit seinem Mitbewohner David Hellbrook enthält, zu besprechen. Dessen Aufnahme manifestiert ein wenig auch das Geschwächtsein durch Chemotherapien, sodass sie auch indirekt die letzte Zeit von Manfreds Leben, zumindest von der Atmosphäre her, widerspiegelt. Wenn wir daraus etwas hören, dann ist zu berücksichtigen, dass der akustische Wortlaut in der Buchfassung in korrigierter Form sich befindet, also das nicht übereinstimmt, falls jemand mitlesen sollte. Worum es Manfred Dahlmann mit der verspäteten Veröffentlichung seiner Arbeit über Foucaults Machtbegriff, das Rätsel der Macht, Foucaults Machtbegriff und die Krise der Revolutionstheorie ging, war es den Stand der marxistischen Theorie Ende der 1970er Jahre zu dokumentieren. Es gab eine, wenn auch kleine Gruppe von Theoretikern, die das Kapital von Marx philosophisch lesen konnte. Das war ja damals schon schwierig, an die Literatur zu kommen. Die Klassiker Adam Smith, Ricardo und so weiter waren nicht so ohne weiteres zu haben. Im Folgenden hören wir ihn persönlich noch einmal aus der Aufnahme, die überarbeitet in das Buch anstelle eines Vorworts aufgenommen wurde. Der Ausschnitt ist überschrieben mit Lob des Schubladendenkens und gibt etwas von der Atmosphäre wieder, die damals am Otto-Suhr-Institut herrschte, als noch Linke an der Universität etwas lernen konnten. Und wie die Examensarbeit damals zustande kam und was nachträglich noch daraus zu lernen wäre. Das Anti-Schubladen. Ich habe versucht, irgendwie doch die Schubladen hochzuhalten. Aber wieso hat Agnoli davon abgesehen? Vom Begriff des Marxismus oder vom Begriff. Ja, ja, das war. Ich meine, wenn man die damalige Linke sich anguckt, an den Begriffen, die die verwenden, was sie darunter verstehen, war egal. Aber du wusstest dann sofort, in welche Gruppierung du die einordnen musst. Also es ging um die Phraseologie. Phraseologie, ja. Aber wenn der eine, ich weiß nicht, also, vom Arbeiterkampf sprach, dann. Also wenn einer von Ontologie sprach, muss man ja, oh, der ist ja schon ein bisschen weiter. Aber wenn einer nur von einem Arbeiterkampf sprach, also jetzt Arbeiter, aber nee, das gab ganz spezielle, da kann ich mich jetzt nicht genau dran erinnern, aber es gab ganz spezielle Sprachregelungen, unter denen du unter den 50 kommunistischen Kleinstgrüppeln erkennen konntest, der gehört zur 39. weil der die und die Formulierung verwendete. Und deswegen hat man auf unserer Seite, also von dem eher philosophischen, erkenntnistheoretischen Ausgangspunkt, natürlich gesagt, was soll der Scheiß, den machen wir nicht. Aber ich fand den geschichtsmaterialistische Dialektik, das muss so sein. Oder eben Marxismus. Wobei du dich ja nicht einfach positiv auf den Marxismus beziehst. Ja, aber ich bestand auch darauf, dass diese Begriffe auch links und rechts, für mich war das modisch geworden, links und rechts nicht mehr trennen zu wollen, weil das irgendwie nicht mehr weiterführt. Aber ich bin bis heute noch der Meinung, dass das trotzdem sehr wohl irgendwie diese Trennung irgendwie was aussagt. In der Selbstetikettierung oder? Ja, wie die Leute das verwenden. Aber das macht ja heute überhaupt gar keine mehr. Ja, das eben. Ist aber, ja, oder ja, heute vollends mehr, aufgelöst. Ja, heute sieht das wohl völlig an, zum Glück. Also das ist ja, kann man ja dann, aber jetzt als Beispiel. Gut, es gibt immer noch Begrifflichkeiten wie emanzipatorisch. Ja, oder aber auch, ich meine. Diese Container-Wolters also. Und. Ja, ich meine, also auch der Gegner, man muss ja wissen, wie der den Begriff, die Begriffe weiterhin verwendet. Und das fällt dann flach, wenn man die Kategorien gar nicht mehr benutzt. Oder sagt, was ist darunter, was ist in dem Begriff enthalten? Was besagt dieser Begriff? Natürlich kann sein, dass links sein völlig leer ist. Er ist aber nicht leer. Also wenn die Rechten das Wort links verwenden, dann haben die ganz bestimmte Konnotationen damit verbunden. Die muss man dann rausklamüsern, was verstehen die darunter? Oder was versteht man selbst darunter? Man kann selbst kann man sagen, ja, gehöre gar nicht mehr zu Linken. Aber das kann ich erst machen, wenn ich mal weiß, wovon ich mich abgrenze. Und das fängt eben im Grunde nirgendwo statt, aber eben am Osi. Das könnte man am Osi machen. Also praktisch philosophische Grundlagen, philosophische Voraussetzungen zu reflektieren. Das war ein. Und jetzt nicht unbedingt nur bei, das hat, da haben auch dann so Leute wie Alexander Schwan, Gernot Göhler und Gesine Schwan, das waren diese Professoren, die Recht auf der, die Professoren auf der rechten Seite, in diesem philosophischen Teil, die haben das auch gemacht. Der Alexander Schwan zum Beispiel versuchte Hegel auseinanderzunehmen. Als Rechtshegelianer dann? Ja, oder auch der Gernot Göhler, der mir das Zweitgutachten. Also wenn man Karriere machen wollte, musste man kontrazyklisch oder antizyklisch handeln und sich bei denen anmelden. Aber zu Gesine Schwan, die ja mal Präsidentin werden und die immer noch im Fernsehen rumgeistert, da kam, zu deren Vorlesung kamen höchstens 3 bis 4 Leute. Aber wenn man was werden wollte, musste man zu denen gehen. Dann konnte man Karriere machen. Weil sie die Verbindung hatten? Ja, die Verbindung gemacht haben. Und war eben halt, während du bei Anjoli musstest, so früh genug da sein. Das war also wenigstens kein Stehplatz mehr. Ja, und dann kam irgendwann in den 70er Jahren, du hast gemeint, mit 74, oder 1974 fängst du an, dich mit Foucault auseinanderzusetzen. Nee, da war es, also das war. Oder war das erst später? Das war später. Also 74 habe ich angefangen zu studieren. Nee, da habe ich rumstudiert, habe ich dann gelernt. Ja, aber Alpha politische Ökonomie gemacht und auch so Sachen wie Antisemitismus und oder auch bei den Burschenschaften in der Weimarer Republik oder sowas, so ganz spezielle Sachen, um da auch so empirisch zu arbeiten. Über Konservatismus, der Helga Grebing, die sagt, das war ihm völlig frei, und ohne jeden Zwang von Zensur oder Scheinen oder sonst was. Und man hat trotzdem, ich habe trotzdem richtig, richtig studiert. Dann soll ich die Schubladen weglassen. Ja, das war Manfred Dahlmann dann noch im Gespräch. In der Diskussion geht er dann danach noch auf Sinn und Unsinn der Verwendung des Klassenbegriffs ein, dessen Kritik ebenso problematisch ist wie dieser. Was Dahlmann mit Foucault teilt, ist, dass die Existenz der Klassen nicht so ohne weiteres aus der Kritik der politischen Ökonomie herleitbar ist. Foucault sind es Schlachten um die Macht. Wenn das aber der Fall ist, so gibt es einen Weg dazu über das Besondere, historisch Konkrete, wozu Foucault in die Archive gegangen ist. Hier müssen wir noch, um das Ganze verständlicher zu machen, auf den Terminus Archiv bei Foucault eingehen. Als Archiv nicht in dem Sinne der Örtlichkeit, in die man hineingehen kann, sondern als Inbegriff der Voraussetzung von Aussagen in einer Kultur. Das andere ist aber auch mit inbegriffen. Unter Aussage versteht Foucault, dass sie vorliegt, wenn irgendeine Folge von Zeichen, von Figuren, von Graphismen oder Spuren eine Ordnung erkennen lässt. Die finden wir auch auf der Tastatur einer Schreibmaschine, sodass eine Buchstabenfolge dort noch keine Aussage darstellt. Etwa auf der französischen Tastatur AZERT. Also AZERT. Aber die Tastatur ist keine Aussage, genauso wenig wie eine zufällige Folge von Zeichen. Sie muss schon eine Ordnung haben, die nicht nur im Zeichencharakter liegt, das heißt, der sprachliche Charakter reicht nicht aus. Da würde die Syntax eine Ordnung aufstellen. Die abstrakte Definition der Aussage geht von einer Ordnung aus, bei der in jedem Einzelfall über ihren Sinn zu entscheiden ist. Die Bedeutung oder Sinn, jetzt nicht im phrygischen Sinne, muss man also kennen, wenn man etwas als Aussage identifiziert, wobei hier nicht einfach ein Abbildverhältnis vorliegt, denn die Referenz oder der Referent der Aussage kann ja auch produziert sein. Das wird genau in diesem Kontext bei Foucault ja auch wichtig. Redet man von einem Universalgelehrten, der alle naturwissenschaftlichen Fakten kennt, so mag das früher mal so etwas gegeben haben. Aber im 20., 21. Jahrhundert, wo Foucault lebte, nicht. Dann wäre es eine Aussage über die Vergangenheit oder Science Fiction, das heißt, gehört in die literarische Sphäre. Aristoteles wäre so ein Forscher, weil er ja Wegbereiter war für die Naturerkenntnis und vorher so etwas nur in Form von den Vorsokratikern gab. Ebenso ein Paradigmenwechsel in der Naturwissenschaft kann den Charakter einer Aussage bestimmen, was Foucault als Beispiel nimmt, also Darwins und Kopernikus Revolution. Er sagt darüber, dass die Erde rund ist oder die Arten sich entwickeln, bildet vor und nach Darwin nicht dieselbe Aussage. Das Referenzial erfasst, und darin ist Foucault Marx nahe, worauf Dahlmann auch hinweist, den produktiven Bereich der Aussagen. Die Aussage ist vielmehr mit einem Referenzial verbunden, das nicht aus Dingen, Fakten, Realitäten oder Wesen konstituiert wird, sondern von Möglichkeitsgesetzen, von Existenzregeln für die Gegenstände, die darin genannt, bezeichnet oder beschrieben werden. Das Referenzial der Aussage bildet den Ort, die Bedingung, das Feld des Auftauchens, die Differenzierungsinstanz der Individuen oder der Gegenstände, der Zustände der Dinge und der Relationen, die durch die Aussage selbst ins Spiel gebracht werden. Jede Aussage kommt also nicht von allein, sondern ist immer in einem größeren Zusammenhang zu sehen, der aus aufgeworfenen oder gelösten Problemen und Anwendungsbedingungen besteht. In unterschiedlichen historischen Kontext oder von unterschiedlichen historischen Formationen haben also die Aussagen ähnliche Satzstruktur unterschiedlichen Informationsgehalt. Die Aussage zu etwas anderem, einem korrelativen Raum, ist nicht gleichzusetzen mit dem semantischen Verweischarakter von Bedeutungen, Prädikaten oder Referenzen. Es geht um ein Relationsgeflecht oder, wie es da heißt, Referenzial, das die Grenzen und Regeln der Gegenstände, Sachverhalte und so weiter definiert. Es ist so denn auch kein Zufall, dass man für Dahlmann Vergleiche etwa mit der Wertformanalyse anstellt. Die besondere Existenzweise von Aussagen sind Aussagenereignisse mit bestimmten Bedingungen und Erscheinungsgebieten und gleichermaßen ausgesagte Dinge mit unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten und Anwendungsbereichen. Daher auch die Doppeldeutigkeit des Archivbegriffs Foucaults. Die Gesamtheit der Aussagen, ihr Zusammenhang und historischer Ort wird als Archiv gefasst. Der Begriff beschreibt auch Foucaults Methode, die Erkenntnisweise der Philosophie mit dem Wissen aus dem Archiv gegenzulesen. Allerdings ist das mehr Anspruch als Wirklichkeit. So wie Marx in der Londoner Bibliothek, befand sich Foucault in der Pariser Bibliothek. Wenn auch der Begriff philosophisch geprägt ist, bleibt der Bezug zur Institution, etwa der Ort, wo die Gesetze aufgehoben werden, als institutionelles Rechtsgedächtnis der Ort der Versprachlichung und Verräumlichung der Gesetze, wie das in Geburt der Klinik beispielsweise heißt. Mitte der 70er Jahre, wo Dahmann im Otto-Suhr-Institut studierte, besuchte Foucault Berlin, und die keinen Platz im Saal hatten, kletterten die Fassaden hoch, um diesen Promi wenigstens mal zu sehen. Er wurde in gewissem Sinne zu einem Popstar, wobei wohl nähere Untersuchungen, wie so etwas wie Prominenz entsteht, nötig wären, die an die Massenpsychologie Freuds anknüpfen könnten. Aber auch die von Foucault was gelernt haben, also wie Richard Sennett, haben sich ja da mit Prominenz beschäftigt, nicht? Das sehr schön herausgearbeitet, auch am Gesamtkunstwerk von Richard Wagner. Nicht? Was dort geschieht, ist ja, dass das Orchester verschwindet in den Orchestergraben. Mhm. Nicht? Also das sind dann Effekte, sind Wirkungen ohne Ursachen, hat Thomas Mann, glaube ich, mal gesagt. Das macht sozusagen dem, was man sieht, dann verleiht es eine große Bedeutung. Nicht? Rainer Rien hat mal irgendwie anlässlich, da waren wir auf einem Malerkongress, gesagt, ja, man redet immer so von Ausstrahlung, die die Prominenten hätten, aber das ist gar keine Ausstrahlung, das ist eher die Anstrahlung, nicht? Die Anstrahlung, also durch das öffentliche Licht. Das hat auch etwas von dem Machtbegriff von Foucault, über den wir heute ja auch noch ein wenig hören werden. Foucault war ja dann auch ein Beschäftigungsprogramm für Marxisten, die die Kritik der politischen Ökonomie von der Gebrauchswertseite neu aufzurollen versuchten. Dies erfolgte auch als Kritik des autoritären Marxismus. Oder des Marxismus überhaupt. Alsbald wurde die Gebrauchswertorientierung praktisch in der Hausbesetzerszene und Alternativbewegung. Das ist tatsächlich im buchstäblichen Sinne der Fall gewesen. Also in der Zeit befand ich mich öfter mal in Berlin und da waren tatsächlich auch Professoren und hielten Vorträge in den besetzten Häusern und solche Dinge. Also selbst Philosophen wie Michael Theunissen und ich glaube Ernst Tugend hat sogar, haben dann so etwas gemacht. Nicht? Da war also mit dem traditionellen Marxismus nichts mehr zu machen, der die Geschichte ausschließlich als Geschichte der Klassenkämpfe betrachtete. Marxismus zur Methodologie kastriert, kann nur der Sache Gewalt antun. Bei misslungenen Synthesen haben wir das Problem, dass Dahlmann als Antinomie ausspricht. Das Verhältnis von allgemeiner Theorie und den einzelnen Ereignissen ist so beschaffen, dass der, dem die Synthese beider nicht gelingt, im Resultat immer bei dem landet, was er aus seinem Denken anfangs ausgeschlossen hat. Und der Beliebtheit Foucaults ergibt sich auch daraus, dass Theorie heimlich im Hinterkopf, dass er Theorie heimlich im Hinterkopf hat, aber verleugnet. Das ist das, was Dahlmann da ja auch kritisierte. Ein einziger Begriff, Macht, stellt die Einheit allen Seins her. Er hat also eine Theorie, gegen die alle anderen als stümperhafte Baustellen zur Herstellung einer solchen Einheit erscheinen. Und kann gleichzeitig behaupten, er kenne eine solche gar nicht, da er jedes Ereignis allein für sich selbst sprechen lasse und ihre Vereinheitlichung zu einem Ganzen immer nur Resultat der Kämpfe um Macht sei. Der Kerngedanke von Dahlmanns Arbeit besteht darin, Foucault nachzuweisen, dass er noch so sehr behaupten kann, er habe keine Theorie, in der es seine Wahrnehmung einordne, sondern im Gegenteil, gerade er verfügt über eine solche, die Realität bruchlos ordnet, totalisierende Theorie. Der Clou dieses Vorwurfs ist jedoch, dass er, also Foucault zugegebenermaßen, ohne es explizit zu machen, als pars pro toto genommen wird bei Dahlmann. Und dann erläutert er auf Nachfrage das pars pro toto. Dem Denken generell ist es unmöglich, Einzelnes zu denken, ohne schon dessen Ganzes im Kopf zu haben. Und umgekehrt, das Denken kann nichts Ganzes denken, ohne zugleich von dessen Differenzen, zumindest unbewusst, zu wissen. Jeder leiblich Einzelne erfasst diese ihm von seinem Verstand vorgegebene Beziehung von Einheit und Differenz in einer ihm eigentümlichen Weise. Er ist Philosoph reinsten Wassers. Von den allgemein anerkannten Philosophen unterscheidet er sich nur dadurch, dass er sich, aus welchen Gründen auch immer, weigert, auf diese seine Besonderheit im Allgemeinen zu reflektieren. Um dieses Verhältnis von Einheit und Differenz wegen seiner Bedeutung für meine Kritik an Foucault, aber beileibe nicht nur an ihm, in anderen Worten zu wiederholen, mir ging es darum zu zeigen, dass es Kriterien gibt, die einen zwingen, einem Gedankengebäude den Status zuzusprechen, eine Theorie zu sein. Allgemein löst sich diese Frage für mich dahingehend auf, dass Denken vom Begriff her bei jedem Einzelnen auf einem philosophischen Konzept beruht. Was heißt, auch dem krudesten Pragmatiker und radikalsten Reflexionsverweigerer lässt sich nachweisen, dass er Philosoph sei. Kein guter zwar, aber dennoch. Die Macht ist Foucault zufolge nur lokal aufzufinden, aber diese lokalen Mächte lassen sich zu einer Allgemeinheit zusammenfassen. Dahlmann fasst den Machtbegriff als bestimmungslos auf, als nominale Konstruktion. Es gebe die Macht nicht, so wie es den Gebrauchswert nicht gibt. Nicht? Also so wenig es, wie es das Tier nicht? Gibt. Nicht? Es gibt Hunde, Katzen und alles Mögliche, aber das Tier als solches, als Res Singularis, gibt es natürlich nicht. Nicht? Er stellt auch fest, hinsichtlich der Parallelisierung von Wert und Macht, dass Foucault die Phänomene der Zirkulationssphäre nur anders beschreibt. Sein Begriff von Wert sei allerdings unzureichend, was auch die ungewollten Anleihen bei Hegel zeigen. Das Verhältnis des Werts zur Macht wurde auch bei Marxisten nie thematisiert und von Gewalt und Herrschaft abgegrenzt. Dass die Legitimität von Herrschaft nicht allein auf Gewalt beruht, um bei Max Weber zur Unterscheidung von dem soziologisch amorphen Begriff der Macht unterschieden ist, damit konnte die Linke nie so recht etwas anfangen. Eher dann die Luhmannsche Systemtheorie, die dann auch Habermas dahingehend überlegen ist. Dahlmann verweist auch auf die Parallelen zu Hegels Herr- und Knecht-Kapitel in der Phänomenologie des Geistes und der Theorie legitimer Herrschaft Max Webers hin. Die Existenz des Herrn ist nicht ohne Legitimität, sonst wäre er nicht Herr. Dahlmann weist darauf hin, dass jede Forderung an die Herrscher, wie gut auch gemeint, deren Herrschaft notwendigerweise zementiert. Das Problem, so Dahlmann, ist auch, dass Foucault die Beziehung von äquivalenten Herrschaft und Macht nicht zum Problem macht. Das schaffen die Linksliberalen ja auch nicht. Dahlmann sieht da auch einen Zusammenhang mit der gegen Freudianismus gerichtete Antirepressionshypothese bei Foucault. Allerdings war die in einem bestimmten Kontext konzipiert, etwa dass der sozialen Kontrolle der Sexualität, dass die nicht auf Repression beruht, sondern über diskursive Praktiken wie die Beichte, die die Sexualität nicht totschweigt, sondern totredet. Möglicherweise ist da noch einiges aus Foucault herauszuholen, wenn man das sexualwissenschaftliche einholt. Das haben ja auch schon einige gemacht. Foucault reduziert die Totalität der gesellschaftlichen Beziehung auf einen positivierten Machtbegriff, was eine Wende hin zu Nietzsche ist und damit auch die mangelnde Unterscheidung von Macht und Gewalt beinhaltet. die Dahmann auch in seiner eigenen alten Arbeit für unzureichend hält. Hier folgt wohl Foucault der heideggerischen Philosophie, insbesondere dem Begriff der ontologischen Differenz von Sein und Seienden, die er in die von Macht und Mächten überführt. Ähnliches findet sich ja auch als Differenz auch bei Derrida. Differenz, also mit A geschrieben, in der deutschen Übersetzung Differenz mit A-Umlaut, wird das dann auch wiedergeben, unterscheidet sich dann von der Differenz. Da man sieht hier dann auch bei Foucault die Pseudokonkretheit, die Günther Anders schon Heidegger zusprach. Die Verbindung von Macht und Körper. Von den leiblichen Individuum ist allerdings auch nur als Aggregation der Einzelnen die Rede, wie bei der Linken von Herrscher und Unterdrücker. Die Ich-Einheit des leiblichen Individuums gilt hierbei als zentraler Ort der Machtkonzentration. Daraus ergibt sich die Entindividualisierung als Forderung. Damit wird sowas, was Arendt Banalität des Bösen nannte und damit Eichmann verfehlte, auch noch gefordert. Das findet sich ja auch im Diktum, dass Foucault sich nicht als Autor seiner Texte sieht. Der Tod des Autors wurde in den Literaturwissenschaften dann ja auch infolge Foucaults viel diskutiert. Wir haben hier aus einem Lexikon-Artikel, den Ruoff mit Doppel F, hat da so alle Begriffe, die Foucault benutzt, mal so aufgelistet und die Textstellen alle gesammelt. Da ist dann eine vollständige Liste immer der Textstellen und so, vorhanden. Also so ein nützliches Werkzeug. Aber das lesen wir dann doch mal hier vor. Autor. Die Person des Autors stimmt üblicherweise mit dem Schöpfer eines Textes überein. Die provokante Sichtweise Foucaults schränkt die Rolle des Autors als Textproduzent stark ein und bestreitet die Funktion des Schöpfers. Die traditionelle Rolle des Autors verliert durch die Funktion der Verknappung an Glaubwürdigkeit, denn sie marginalisiert den Textproduzenten im äußersten Fall auf einen Index des Textes, auf einen Schreiber der Zeichen, der Schreiber bringt die Sprache zu Papier, aber er ist nicht ihr Sprecher. Wenn die Sprache spricht, wird die literaturtheoretische Diskussion über das Verhältnis von Autor und Sprache als Zeuge in der Gestalt von Robbie Grilly, Malcolm Lowry, Louis Borges und Maurice Blanchot aufgerufen. In deren Texten entdeckt Foucault jenen aktiven Part der Sprache, der das ungewusste Wissen der Literatur zum Ausdruck bringt. Ist der Mensch tot? Der Foucaultsche Autor spricht also nicht, wie in der Besprechung von Richards L'univers imaginaire de Mallarmé hervorgehoben wird. Wer spricht also? Die Antwort findet Foucault in einem von Richards vorgeschlagenen literaturtheoretischen Modell, bei dem es darum geht, die Stimme eines Subjekts wiederzufinden, das gleichsam in seinem Sprechen abwesend ist und in dem das Werk den Bezug auf das Sein der Sprache sichtbar macht. Noch ein Stück weit. Das Verhältnis von Autor und Werk besteht in der Abwesenheit und dem Tod des Autors. Trotzdem weist jedes Verlagsverzeichnis die Namen von Autoren auf. Welche Funktion kommt den Namen von Autoren also zu, wenn der Autor nicht mehr als der eigentliche Produzent des mit ihm namentlich verbundenen Textes gilt? Es lassen sich unter den genannten Voraussetzungen folgende Funktion des Autors angeben. Die Verbindung von Name und Text markiert eine Rede durch die Bedeutung. Der fragliche Text hebt sich durch die Zuweisung des Autorennamen aus der Menge aller Reden heraus. Der Autor hat die Funktion, einen wichtigen Text innerhalb einer Kultur benennbar zu machen. Sobald ein Text einen Autorennamen vorweisen kann, kommt ihm eine besondere Behandlung in der Kultur zu. Der Text wird in Bibliotheken gespeichert und in besonderer Art und Weise in Umlauf gebracht. Er wird gelesen, rezipiert und interpretiert. Eine weitere Autorenfunktion zeigt sich mit dem Eigentum am Text, die sich erst als rechtliche Form etablieren musste. Die Voraussetzung dafür ist die Verwandlung des Textes in ein Produkt des Marktes, was keiner historischen Konstante entspricht. Im Mittelalter bewegt sich der Text beispielsweise in einem Bereich der erhöhten Risiken. Der Autor ist eine Person, die aufgrund eines Textes in Häresieverdacht geraten könnte und sich wie Meister Eckhart in Avignon verteidigen musste. Das Eigentum am Text bedeutet in diesem Fall also eine Art Verantwortung, die sich eventuell als Bestrafung auswirken kann. Das fehlende Verwertungsrecht konnte im Mittelalter dazu führen, dass bestimmte literarische Texte ohne Autorfunktion auskamen. Bei wissenschaftlichen Texten war es dagegen umgekehrt. Ein Autor wie Aristoteles garantierte die Wahrheit des Textes. Die Autorfunktion wandelte sich also je nach Anspruch, Wahrheitswert und Genre der Texte. Ab dem 17. Jahrhundert müssen auch literarische Texte einen Autorennamen aufweisen. Sobald die Texte eine literaturwissenschaftliche Bearbeitung erfahren, zeigt sich eine weitere Funktion des Autors. Der Autor dient als Ort der Projektion für eine bestimmte Art der Textbehandlung, indem er das psychologische Äquivalent für ein tieferes Streben, eine Kraft oder ein dem Text abzulesendes Projekt darstellt. Der Autor ist demnach ein Konstrukt, das die Literaturwissenschaft aus ihrem Umgang mit Texten bildet. Wenn ein Text eine Autorfunktion besitzt, dann ist damit keinesfalls ein ganz bestimmtes Subjekt verbunden, sondern dessen Plural. Foucault führt die mathematische Abhandlung als exemplarisches Beispiel an, in der das fragliche Subjekt in unterschiedlichsten Bezügen auftritt. Es gibt ein Subjekt, das die mathematische Abhandlung einordnet und dazu in einer Einleitung spricht. Es gibt ein Subjekt, das den Beweis durchführt, ein gerade aktuelles Symbolsystem der Mathematik benutzt und den Beweis auf der Grundlage der Mathematik seiner Zeit erstellt. Dies sind die Bedingungen für die Anerkennung eines Beweises, die auch die Voraussetzungen für Nachvollzug darstellen. Ein drittes Subjekt kündigt sich mit dem Resümee und in der Schlussfolgerung an, die einen Ausblick auf die zukünftige Arbeit innerhalb der Disziplin entwirft. Mit der völlig veränderten Funktion des Autors muss auch das Individuum einer gründlichen Revision unterzogen werden. Das Individuum steht nicht mehr für den Ursprung eines Diskurses, sondern es tritt als Subjekt in eine Form des Diskurses ein. Es gibt im Diskurs Leerstellen, die Subjektfunktionen sind. Darunter finden sich die Funktion des Autors als Spezialfälle der Subjektfunktion. Die provozierende Frage lautet dann erneut: Wer spricht? Es spricht das Subjekt, das aber nicht sein Individuum ist, denn es tritt nur als Sprecher des Diskurses und nicht als Individuum in der Funktion des Sprechers auf. Ja, soweit der Artikel, der nicht so lang war, deswegen konnten wir mal ganz vorlesen. zur Anregung, falls man irgendwie mal was nachschlagen soll, kann man da reingucken. Was auch noch ein bisschen auffällt, Parallelen von dem frühen Wittgenstein des Traktatus. Nicht? Das hatten wir am Anfang, hatten wir das auch schon gesehen, dass Foucault tatsächlich, also ein Wahrheitsbegriff, der sich an den Traktatus da anlehnt, präferiert. Nicht? Bei der Aussage hat er da eine ähnliche Auffassung. Nicht? Also das ist ein sprachliches Gebilde, bei dem man dann wissen muss, was der Fall sein muss, wenn das wahr ist. Nicht? Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Wittgenstein. Also soweit ist erstmal jetzt der Begriff des Autors abgehandelt, der damit aber in Widerspruch gegen Foucaults eigene Totalisierung gerät. Nach der Lektüre des Anti-Ödipus von Deleuze und Guattari hat Foucault folgende Thesen zusammengestellt, die im Grunde dem Tod des Autors, das was er ja konzipiert, widerspricht, sofern ja dann noch eine totalisierende Einstellung vorgenommen wird dabei. Und da haben wir dann jetzt die Parolen, die Dahlmann dann auch seinem Vortrag oder beziehungsweise einer Festschrift Kritik der Politik Johannes Agnoli so vorangestellt hat. Ja, also erstens, befreie die politische Aktion von jeder vereinheitlichenden und totalisierenden Paranoia. Zweitens, verweigere den alten Kategorien des Negativen, das sind Gesetz, Grenze, Kastration, Mangel, Lücke, die das westliche Denken so lange als eine Form der Macht und einen Zugang zur Realität geheiligt hat, jede Gefolgschaft. Gib dem den Vorzug, was positiv ist und multipel, der Differenz vor der Uniformität, den Strömen vor den Einheiten, den mobilen Anordnungen vor den Systemen. Glaube daran, dass das Produktive nicht sesshaft ist, sondern nomadisch. Drittens. Denke nicht, dass man traurig sein muss, um militant sein zu können. Auch da nicht, wenn das, wogegen man kämpft, abscheulich ist. Es ist die Konnexion des Wunsches mit der Realität und nicht sein Rückzug in Repräsentationsform, die revolutionäre Kraft hat. Viertens. Gebrauche das Denken nicht, um eine politische Praxis auf Wahrheit zu gründen. Und ebenso wenig die politische Aktion, um eine Denklinie als bloße Spekulation zu diskreditieren. Gebrauche die politische Praxis als Intensifikator des Denkens und die Analyse als Multiplikator der Formen und Bereiche der Intervention der politischen Aktion. Fünftens. Verlange von der Politik nicht die Wiederherstellung der Rechte des Individuums, so wie die Philosophie sie definiert hat. Das Individuum ist das Produkt der Macht. Viel nötiger ist es, zu entindividualisieren, und zwar mittels Multiplikation und Verschiebung, mittels diverser Kombinationen. Die Gruppe darf kein organisches Band sein, das hierarchisierte Individuen vereinigt, sondern soll ein dauernder Generator der Entindividualisierung sein. Und schließlich, sechstens, verliebe dich nicht in die Macht. Das ist also aus Dispositive der Macht von Michel Foucault. Und weil das also eine

die die herrschende Wirklichkeit in totalisierender Weise auf den Begriff bringen möchte. Daher die Abneigung gegen Hegel, aber auch gegen einen marxistischen Diskurs. Wenn jeder allgemeine Begriff als das Resultat der Vereinheitlichung je besonderer Mächte zum Zwecke der Steigerung und Effektivierung von Macht ist, muss auf einen allgemeinen Diskurs verzichtet werden. Das Bedürfnis nach Theorie gehört Dahlmann zufolge für Foucault noch zu dem System, von dem man die Schnauze voll hat. Damit gerät Foucault in einen pragmatischen Selbstwiderspruch, wenn er versucht, eine umfassende Mikrophysik der Macht vorzulegen. Aber diese darf nicht als eine einheitliche, ganzheitliche Theorie erscheinen, während sie doch als eine Theorie, der ein reales Subjekt, die Macht, zugrunde liegt, fungiert. Jetzt ist noch der Terminus Diskurs zu klären. Ein Wort, das in der Tradition von Gaston Bachelard oder Georges Canguin steht und den Zusammenhang von Sprache und Denken bezeichnet. Allerdings, wie Foucault zugestehen muss, von ihm gar nicht mit konstanter Bedeutung verwendet wird, sondern in einer mäandrierenden Verwendungsweise. Also mäandern, das kennt man vielleicht, wenn man Biologe ist oder so etwas, wenn man den Flussverlauf, der mal begradigt worden ist, von den Nazis meistens, den wiederherstellt. Nicht? Das geschieht ja so manchmal in Naturschutzgebieten, nicht? Dass man dann die Natur wiederherstellt. Nicht? Und dann ist sie allerdings Produkt von Kultur. Nicht? Ansonsten bezeichnet Diskurs im Französischen Rede im weiten Sinne. Während im Deutschen vor allem durch Habermas ein Austausch von Argumenten, der alle empirischen Bedingungsfaktoren ausblendet, damit gemeint ist. Was übrigens an Heideggers reine Bedeutungslehre erinnert. Nicht, da nimmt das ja sozusagen den Anfang zu diesem abstrakten Sein Heideggers. Nicht? Das hat er eigentlich aus der Bedeutungslehre aus dem späten Mittelalter gewonnen. Das ist aber nie reflektiert worden und er ist auch nie wieder darauf zurückgekommen. Aber das ist der Ursprung solcher Sachen. Man kann dann auch Bezüge zu Kant, Fichte und so weiter dann auch noch sehen. Das ist natürlich bei Habermas dann auch so der Fall. Deswegen hat er ja dann auch in Erkenntnis und Interesse und solchen Schriften sich dann immer auch auf diese Tradition dann auch bezogen. Ja, Schriften Foucaults, wie die Ordnung der Dinge und die Archäologie des Wissens, sind Knotenpunkte eines reflektierten terminologischen Gebrauchs. In ersteren fängt Diskurs den Begriff der Episteme abzulösen, der mit der wissenschaftlichen Tradition der Neuzeit seit Kepler, Galilei beginnt und nach der die Wissenschaften mit einem Netz von mathematischen Maßen die Welt unterwirft, mit logischer Analyse und Klassifikation und das universal gültige wissenschaftliche rationale Wissen bezeichnet. Bachelard besteht darunter bereits nicht die etwa kantischen a priorischen Erkenntnisbedingungen, sondern historische. Die Erkenntnis, die früheres schlechtes Wissen überwindet und einen unabschließbaren Prozess bezeichnet. Das wissenschaftliche Wissen steht nicht als unabhängige Größe der Welt gegenüber, sondern befindet sich im Raum des wissenschaftlichen Wissens. Foucault unterscheidet sich aber durch seine Ablehnung des Erbes der Philosophie des Nein, Bachelards, dem er ein platonisches Erbe unterstellt, das aus der ausschließlich negativen Bestimmung des vorwissenschaftlichen Wissens besteht, sondern er verwendet den Begriff der Positivität, um die diskursive Formation, die die Wissenschaften ermöglichen, zu bezeichnen. Die Formationen des Wissens lassen das Vorige nach Foucault nicht hinter sich. In der Archäologie des Wissens sucht er dem Strukturalismusvorwurf zu begegnen, da die Regeln nur auf das eigene Denksystem anwendbar sind. Des Weiteren wird Regel und Gesetz unterschieden, wobei das Gesetz eine zeitlose Gültigkeit beansprucht. Das Strukturalistische wird dann relativiert zu einem bloßen analytischen Verfahren, dessen Inhalte abhängig vom Gegenstand bleiben. Foucault neigt dann dazu, die Institutionen und sozialen Praktiken einzubeziehen und damit die Regelmäßigkeit des Diskurses zu relativieren. Bevor wir Musik machen, noch mal ein Zitat von Foucault aus den Schriften, also Die Écrit. Foucault neigte dann dazu, die Institutionen und sozialen Praktiken einzubeziehen und damit die Regelmäßigkeit des Diskurses zu relativieren, als ein strategisches Dispositiv, das es gestattet, unter all den möglichen Aussagen diejenigen auszusieben, die nicht einer wissenschaftlichen Theorie, sondern eines Feldes von Wissenschaftlichkeit annehmbar sein können und von denen man wird sagen können, dieses hier ist wahr oder falsch. Das Dispositiv gestattet nicht das Wahre vom Falschen, aber das wissenschaftlich nicht qualifizierbare von Qualifizierbaren zu trennen. Das ist also das Spiel des Michel Foucault. Das ist ein, ja. In den, die Schriften, also Die Écrit, da gibt es vier Bände. Mhm. Nicht? Das ist hier alles aus, was wir hier haben, aus Band 3. Aber jetzt machen wir dann doch nochmal Musik von Adorno, den ja Foucault, als er dann sehr spät die Dialektik der Aufklärung las, nicht, dann auch sagte, oh, da hätte ich mir viel Arbeit ersparen können, hätte ich das damals schon gelesen. Ja, wir hatten da ja noch mal vom strategischen Dispositiv gesprochen. Das ist also gestattet und all den möglichen Aussagen diejenigen auszusieben, die nicht einer wissenschaftlichen Theorie, sondern eines Feldes von Wissenschaftlichkeit annehmbar sein können und von dem man wird sagen können, dieses hier ist wahr oder falsch. Das Dispositiv gestattet nicht das Wahre vom Falschen, aber das Wissenschaftliche nicht Qualifizierbare von Qualifizierbaren zu trennen. Also aus dem Spiel des Michel Foucault. Und in dem Kontext dieses Buches wird dann auch der Begriff, also Dispositiv, Netz, bestimmt. Disposition wird also bestimmt als heterogene Gesamtheit, bestehend aus Diskursen, Institutionen, architektonische Einrichtungen, reglementierten Entscheidungen, Gesetzen, administrativen Maßnahmen, wissenschaftlichen Aussagen, philosophischen, moralischen und philanthropischen Lehrsätzen, kurz gesagtes, das sind die Elemente des Dispositiv. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das man zwischen diesen Elementen herstellen kann. Ja, also Dispositiv kommt ja von Disponere, nicht? Dis ist eine Vorsilbe, die meistens ein Auseinandertreten also symbolisiert, nicht? Und Ponere, also Setzen, nicht? Deswegen Netz, nicht? Das breitet sich also aus wie ein Netz. Foucaults Begriff des Diskurses unterscheidet sich von anderen Postmodernen wie Lacans und Derridas dadurch, dass er der Aussage im Diskurs einen material-empirischen Gehalt zugesteht. Also er ist ja mit Nietzsche ein fröhlicher Positivist. In Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen sieht Foucault eine Verwandtschaft zu seiner eigenen Auffassung der unauflösbaren Einheit von Denken und Diskurs. Und jetzt nehmen wir da nochmal das Lexikon von Rohrf zu Rate. Da werden die unterschiedlichen Außenverhältnisse des Diskurses also in einer Liste aufgeführt und dann jeweils auch angegeben, in welchem Werk das steht. Wenn da man so verschiedene Sachen zitiert, wenn wir uns das nur einigermaßen merken, können wir dann so sehen, welche Bedeutung er da so verwendet. Also da war er mit sich uneins sozusagen. Also da sind ja die Außenverhältnisse des Kurses im Überblick. Nicht? Also in Wahnsinn und Gesellschaft, 1961 erschienen, der Diskurs steht in einem direkten Ausdrucksverhältnis mit nicht-diskursiven Bedingungen. In Die Geburt der Klinik erschien 1963, der Diskurs steht in einem direkten Ausdrucksverhältnis mit nicht-diskursiven Bedingungen, wobei die visuelle Seite hinzukommt und der ärztliche Blick das Verhältnis von Sichtbarem und Sagbarem thematisiert. In Die Ordnung der Dinge, 1966 erschien, der Diskurs erreicht den Zenit seiner Eigenständigkeit. Die nicht-diskursiven Praktiken treten zurück. In Die Archäologie des Wissens, 1969 erschien, der Höhepunkt der Diskurstheorie ist erreicht. Die nicht-diskursiven Bestandteile bleiben, insofern sie Berücksichtigung finden, weitgehend vom Diskurs abhängig. In Die Ordnung des Diskurses, 1972 erschienen, die Macht gehört hier noch wesentlich zum Diskurs selbst, da sie nur in der Funktion seiner Einschränkung auftritt. 1973-74 erschien Die Macht der Psychiatrie. Hier tritt dem Diskurs die Disziplinarmacht im Dispositiv gegenüber. In Überwachen und Strafen, 1975, der Diskurs ordnet sich mit den nicht-diskursiven Praktiken in das Dispositiv ein und die Macht beginnt, stellenweise zögerlich, als produktive Größe zu erscheinen. Ja, ich versuche das nochmal durchzugehen, damit sich das merken. Also in Wahnsinn und Gesellschaft, das ist das Früheste, nicht? Das baut auf den 50er Jahren, nicht? Ja. Also ein direkten Ausdrucksverhältnis mit nicht-diskursiven Bedingungen. Also fast noch ein Abbildverhältnis, könnte man sagen. In Geburt der Klinik. Gibt es dann auch ein direktes Ausdrucksverhältnis mit nicht-kursiven Bedingungen? Aber es tritt dann jetzt diese visuelle Seite hinzu, also das Panoptikum, also das wird dort diskutiert. Aber das werden wir alles noch genauer dann sehen. Dann die Ordnung der Dinge. Dann wird der Diskurs dann also, wirklich eigenständig, die nicht-kursiven Praktiken treten zurück. Man kann schon ein bisschen absehen, welche Autoren dann besonders auf die Ordnung der Dinge also rekurrieren. Nicht? Man konnte das sehen so bei Judith Butler oder so, die sich ja auf solche Schriften dann, die bezieht sich ja viel auf Foucault und Heidegger und so weiter. Und da wird man ja Mann oder Frau dadurch, dass das ausgesprochen wird. Nicht? Dies ist ein Junge oder dies ist ein Mädchen oder so etwas. Wobei die nicht diskursiven Praktiken, also festzustellen, also, was das jetzt nun ist, da zurückgetreten sind auch noch. Und dann gibt es die Archäologie des Wissens natürlich. Da bleiben die nicht-diskursiven Bestandteile dann doch und finden Berücksichtigung, sind aber weitgehend vom Diskurs abhängig. Das könnte man sagen, die Butler hat dann ja mal irgendwie Körper von Gewicht geschrieben und da wollte sie den Körper auch abhängig machen von diskursiven Praktiken. Also das ist interessant, dass das irgendwie so Doppeldeutigkeiten bei Foucault, die reflektieren sich dann bei anderen Theoretikern auch. Nicht? Ein Werk hat eben halt immer Entwicklung. Nicht?

zirrigiert sich selbst in einem ungeregelten, an sich chaotischen Prozess ohne Anfang und Ziel, einen Prozess, der sich allerdings für eine bestimmte Zeit, wie in der heutigen, zu einer einheitlichen Strategie verketten kann, ohne dass diese Strategie aber einem Stratege als Subjekt unterstellt werden müsste. Souveränität etwa, die Abhängigkeit der Gesellschaft also von der Willkür eines allmächtigen Herrschers, war eine solche vorübergehende Verkettung von Macht im Mittelalter und im Absolutismus. Die bürgerliche Gesellschaft dagegen sei vom Fehlen dieser Souveränität gekennzeichnet. Und dies zeige, dass Macht sich vereinheitlichen kann, ohne dass dieser Macht ein Subjekt unterstellt werden muss. Auf dieses Verständnis von Souveränität und Subjektivität wird näher einzugehen sein. So viel wird aber hier schon deutlich. Foucault beschreibt auf einer hohen Ebene der Abstraktion nichts anderes als die Wirkungsweise des automatischen Subjekts, ohne von ihm tatsächlich reden zu wollen. Anstelle dessen redet er von Macht. Ja, da, in einem Büro bei den Philosophen war mal so ein Plakat, nicht? Wissen ist Macht, nicht? Das ist Sir Francis Bacon, nicht? Ich weiß nichts, macht nix. Nicht? Also so wird der Machtbegriff hier, also der ja sehr bedeutsam war in der Geschichte, aber auf die Problematizität werden wir ja noch eingehen. Und automatisches Subjekt, das ist eine Anspielung natürlich auf Karl Marx, nicht? Der den Wert hacken, den Wert auch als automatisches Subjekt bestimmt. Der Körper, sei es der menschliche, sei es die Gesellschaft, spielt bei Foucault dieselbe Rolle für die Macht wie das Ding an sich bei Kant für die Vernunftskritik. Also man spricht ja nicht auch von Gesellschaftskörper und solche Dinge. Nicht? Er wird vorausgesetzt, aber Aussagen sind nur durch die Machtbeziehung hindurch formulierbar. Das Ding an sich, also das heißt in dem Fall der Körper, wird dann aber nicht einfach als unwichtig ausgeschlossen und der Theologie überlassen, wie bei Kant, nicht? Der das dann einer negativen Metaphysik oder Theologie überlässt. Denn sonst wäre das ganze Foucault'sche Unternehmen gar nicht mehr möglich. Da schreibt Dahlmann noch dazu. Jeder von ihm entwickelten Kategorie, etwa Zeichen, Dispositiv, Natur, Vergegenständlichung, Diskurs, ja alle seine Begriffe, etwa die vom Sex, von der Seele, von Gesellschaft, Staat, Lust, Gefühl, sind nur zu verstehen, wenn in ihm die Verdoppelung von Macht und Körper mitgedacht wird. Die Kategorien von Foucault bezeichnen also nie Gegenstände, wie man etwa scheinbar problemlos einen Tisch alltagssprachlich als einen Gegenstand begreift. Vielmehr liegt jede Kategorie eine Relation zugrunde, eine Beziehung zwischen Macht und Körper oder, wie Foucault sich ausdrücken würde, seine Begriffe bezeichnen einen Knoten in einem Netz, in dem beständig neue Knoten geknüpft und alte gelöst werden. Macht ist demnach für die Erkenntnisgewinnung notwendig und kann dann nicht als unmoralisch oder unethisch ganz simpel verworfen werden. Das historische, subjektlose Verhältnis der Mächte zu den ihrer Objektivität entgleiteten Körpern steht sozusagen jenseits von Gut und Böse, da es weder ein subjektives noch ein objektives Kriterium mehr gibt, das irgendetwas als negativ, als schlecht, als böse, als hässlich oder sonst wie werten kann. Jede Negation kann als Ausdruck eines spezifischen Machtverhältnisses betrachtet werden. Auch der Widerstand einer lokalen Macht gegen eine andere. Für die Analyse der Macht heißt das, dass alle Kategorien des Negativen, vor allem der Begriff der Kritik, wie immer auch verstanden, am Problem der Macht vorbeigehen müssen. Wer, wie Foucault, konsequent der Nominalist sein will und diesem Nominalismus die Verdoppelung von Macht und Körper zugrunde legt, der muss Positivist sein, muss einen Positivismus vertreten, der den empirischen Positivismus der Naturwissenschaften rigoros auf alle Phänomene und Ereignisse überträgt. Das ist ein wichtiges Moment der Kritik an Foucault, das Dahmann so dann auch auf die Rezeption bezieht, die, obwohl jener nicht gerade ein Empiriker ist. Dahmann spricht hier von Empirist, was dann mehrdeutig wieder gemeint ist, jetzt nicht eine bestimmte erkenntnistheoretische Position wie von Locke, Hume etc., sondern die Anwendung von Empirie in der Wissenschaft. Foucault gilt der bürgerlichen Schicht, die im Kapitalismus die Rolle zu erfüllen hat, die kapitalistische Wirklichkeit mit den Idealen zu vermitteln, die das Kapital aus sich heraus freisetzt, also den Intellektuellen als jemand, der streng empiristisch, also mit dem unmittelbaren Verweis auf die Fakten argumentiert. Gerade die linke Fraktion des Berufsstandes der Vermittler ist ja bekanntlich strikt anti-intellektualistisch, theoriefeindlich ausgerichtet. Mit Foucault und heute besonders Derrida glaubt sie, jemanden gefunden zu haben, der die Differenzen aus dem Korsett der allumfassenden Theorie befreit habe. Jeder wirkliche Empirist kann da natürlich nur lachen. Empirisch stimmt bei Foucault nur selten etwas. Beispielsweise ist das architektonische Modell, das Foucault zur Grundlage seiner Theorie dient, nie tatsächlich gebaut worden. Aber das soll hier nicht weiter interessieren. Kritisierbar ist Foucault, wie jeder Empirist eben auch, in der den Ereignissen und den Differenzen zugrunde gelegten, vereinheitlichenden und verallgemeinerten Theorie. Also bevor wir dann nochmal weitergehen, zitieren wir nochmal Foucaults Bestimmung von Disziplin. Disziplin ist im Grunde der Machtmechanismus, über den wir den Gesellschaftskörper bis hin zum kleinsten Element, bis hin zu den sozialen Atomen, also den Individuen, zu kontrollieren vermögen. Es handelt sich um die Techniken der Individualisierung von Macht. Wie kann man jemanden überwachen, sein Verhalten und seine Eignung kontrollieren? Seine Leistung steigern, seine Fähigkeiten verbessern. Wie kann man ihn an den Platz stellen, an dem er am nützlichsten ist? Darum geht es bei der Disziplin. Das ist also auch in den Schriften Band 4 die Maschen der Macht, ist der Abschnitt. Disziplin kommt ja eigentlich von Disziplina, also aus dem Lateinischen, wo das noch Lehre bedeutete. Nicht? Also nicht mit EE, sondern mit EH. Und das ist natürlich interessant, dass Foucault natürlich auch diese Doppeldeutigkeit dann noch mit berücksichtigt. Nicht? Es geht also um einen Machtmechanismus in der Phase der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft, wenn man das jetzt historisch mal herausstellt. Und das macht Dahlmann jetzt auch. Die für die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft entscheidenden Mächte sind die Disziplinarmächte. Ihre Wirkungsweise erscheint als anonyme Strategie, die deshalb so erfolgreich sein konnte, weil die Disziplinarmächte mit einfachsten Instrumenten unerschöpfliche Gestaltungsmöglichkeiten entfalten können. Ihre Instrumente sind der Panoptismus und die Normierung. Mittels dieser Instrumente wird jeder Körper immer enger an die neuen Mächte angebunden, wobei den anderen Mächten immer mehr der Boden entzogen wird. Also Panoptismus, also da steckte so das Optische drin, nicht? Also was mit dem Sinn des Auges wahrgenommen wird und das Pan, was alles bedeutet oder, nicht? Oder das Ganze. Das wird jetzt aber auch deutlich. Panoptismus ist nach Foucault ein Machttyp, der sich im 18. Jahrhundert zeigt. Das Modell ist das von Jeremy Benthams Erfindung des Panoptikons, das eine Leitidee war bei der Realisierung einer Strafanstalt 1795 in Pentouville, dessen Grundgedanke war, die architektonische Raumaufteilung so zu gestalten, dass Gefängnis, Krankenhaus, Schule und so weiter von einem zentralen Punkt die Kontrolle mittels Sichtkontakt ermöglicht. Der Beobachter aber selbst nicht zu sehen ist. Was haben wir heute für technische Möglichkeiten, die damals noch nicht hatten? Nicht? Der Delinquent wird also nicht bloß weggesperrt, sondern ins Licht gerückt, muss immer sich beobachtet fühlen. Das steht auch im Zusammenhang mit dem Verwerfen der Repressionshypothese, dass nämlich alles sichtbar gemacht wird, beziehungsweise zur Sprache gebracht wird. Also diese Metaphern sind ja natürlich auch die von Heidegger, nicht? Die Foucault da auch. Mhm. Nicht? Lichtung des Seins, nicht? Also das wäre dann entspricht dann Lichtung der Macht. Nicht? Das führt Dahmann auch noch aus. Die Verfahren der Disziplinarmächte arbeiten im Wesentlichen nicht mit dem Recht, sondern mit der Technik, nicht mit dem Gesetz, sondern mit der Normalisierung, nicht mit der Strafe, sondern mit der Kontrolle und vollziehen sich auf einer Ebene und in Form, die sowohl über die Ökonomie als auch über den Staat und seine Apparate hinausgehen. Die von den Disziplinen bewirkte konkrete Dressur aller nutzbaren Kräfte vollzieht sich somit hinter der großen Abstraktion des Tausches und nicht in dieser. Und dem Gesellschaftsvertrag als der idealen Grundlegung des Rechts und der politischen Macht gibt das Zwangsverfahren der Disziplinierung von unten her seinen Halt. Die Aufklärung, welche die Freiheit entdeckt hat, hat auch die Disziplin erfunden. Solche Verfahrensweise gibt es ja heute noch, nur dass die Techniken ausgefeilter sind durch moderne Elektronik, Kameras, Mikrofone, sodass dies auch schon mal zur Paranoia führt. Also es gibt ja Leute, die fühlen sich überall nur noch beobachtet. Nicht? Auf dem Klo in der Küche, nicht? Hat Biermann mal gesungen, nicht? Weil die Stasi da ein Mikrofon einbauten. Hartz IV will ja den völlig durchleuchteten Menschen, also alles soll unter Kontrolle sein und den Delinquenten wird aufgeschwätzt, eine neoliberale Ideologie, dass das seine Freiheit fördere. Da kommen dann noch, ideal für sadistische Sachbearbeiter, noch Sanktionsmöglichkeiten dazu. Das juristische System staatlich garantierter Gleichheit und Freiheit der Individuen ist nicht das Resultat ökonomischer Prozesse, sondern ist das Ergebnis einer historischen Transformation der Machttechniken. Ist Ergebnis der Disziplinarmächte, die die Machttechniken ablösten, die dem feudalen Souveränitätsprinzip entsprangen. Das Kennzeichen dieser Disziplinarmächte ist, dass es ihnen weniger um Ausbeutung als vielmehr um Synthese, weniger um Entwindung des Produkts als um Zwangsbindung an den Produktionsapparat geht. Ziel dieser Disziplinarmächte ist die Vermehrung der ihr eigenen Kräfte und die der Gesellschaft, und zwar so, dass die Gesellschaft nicht enteignet und ihren Kräfte nicht gefesselt werden. In diesem Zusammenhang stehen nun die Verfahrensweisen, die auf unmittelbare Folter verzichten können, die schon vorab erklärt wurden. Also der Panoptismus, nicht, das alles sichtbar machen. Der Panoptismus ist die Lösung des Problems, die Macht steigern zu können, auch und gerade dort, wo sie sich selbst unsichtbar macht. Der feudale Souverän konnte seine Macht nur ausüben,

diskreten Verfahren verallgemeinern sich historisch die Techniken der Disziplinarmächte und erzeugen den Effekt einer einheitlichen Strategie. Das ist ja schon in der Nähe dessen, was Luhmann also Autopoiesis nennt, obwohl dezentral erzeugt, wirkt es, als ob es einer einheitlichen Strategie folgt und man kann erkennen, dass untermenschliche Regime, das, was naturwüchsig entstanden ist, sich gern zu eigen machen. Diese Machttechniken haben weniger die Aufgabe, den Souverän zu verkörpern, sondern diese Disziplinierungstechniken im Gesellschaftskörper zu verallgemeinern. Die Disziplinargesellschaft entstand im Übergang von der feudal-absolutistischen Disziplinargesellschaft zur modernen Disziplinargesellschaft. Gefängnis, Psychiatrie und so weiter werden in einen Prozess der Diskursivierung einbezogen, die Foucault aber nicht genauer definiert, aber meint, dass erst einmal die Kodifizierung und Rationalisierung die Untertanen in eine bessere Lage bringt. Streckbank, Daumenschraube und andere Foltermethoden werden verdrängt durch Techniken. Dafür aber entsteht ein System der sozialen Kontrolle. Auf der einen Seite wird die Macht an Regeln gebunden. Die einzelne Person wird zum Rechtssubjekt. Die Strafe soll die Rechtssubjektivität wiederherstellen, wie man es bei Hegel etwa sehen kann. Das Rechtssubjekt wird aber Gegenstand klassifizierender, vergegenständlichter Betrachtung, die den Einzelkörper zur Tafel von justizialer Eigenschaften und Tatbestände macht. Es entsteht das Disziplinarindividuum, das von den Machttechniken fabriziert wird. Wir kennen das ja von den Folgen der Sozialgesetzgebung durch Schröder und Hartz, die das anwenden, was Foucault kritisierte. Aber der sah die Problematik komplexer. Die Wurzeln der Praktiken sind ja nicht bloß diskursiver Natur. Die Vermehrung der Erkenntnis geht einher mit der Intensivierung sozialer Kontrolle. Und wir kennen heute ja die sogenannten besorgten Bürger, die sich diese auch noch härter wünschen und dann mit 13% ins Parlament marschieren. Das Kerker-System von Metray 1840 begründet, enthielt alles schon in gebündelter Form, was heute empirisch nicht mehr wegzudenken ist. Max Weber hatte den Machtbegriff für soziologisch amorph bezeichnet, als situativ wechselnde Chance in einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Die Entwicklung ging aber weiter, auch die Wissenschaft ist nicht mehr durch offene Machtrelationen bestimmt, sondern realisieren sich in abstrakten und anonymen Verhältnissen. Da kann Dahmer dann auch, wie schon Stefan Breuer, auf Marx verweisen, dass die Welt eine von sachlichen Abhängigkeitsverhältnissen gewordene ist, in der die Individuen von Abstraktionen beherrscht werden, während sie früher voneinander abhingen. Selbst der Kapitalist verschwindet ja im Aktienkapital als überflüssige Person aus dem Produktionsprozess, wie Friedrich Engels mal in einer Schrift darüber schrieb. Darum zentrieren sich die letzten Arbeiten von Dahmer und es ist durchaus sinnvoll, an die Ursprünge der Theorieentwicklung, die man gern postmodern, strukturalistisch, poststrukturalistisch, Dekonstruktivismus und so weiter nennen kann, zu gehen, wo die Probleme noch sichtbar sind. Den Körpern geht es ja wie den Kapitalisten im Aktienkapital, was etwas hervorscheint, wenn wir folgende Passage bei Dahlmann lesen. Sind die Körper schließlich allseits diszipliniert, können die Mächte auf ihre körperliche Präsenz verzichten. Die Aufseher und in ihrem Gefolge die Souveränität selbst können die Bühne verlassen. Bei den armen Klassen zum Beispiel setzt man zur Disziplinierung folgende Verfahren ein. Das Eintrichtern einer Grundgesetzlichkeit, die unverzichtbar war, sobald das System des Strafgesetzbuches an die Stelle des Gewohnheitsrechts trat. Das Beibringen der Grundregeln des Eigentums und des Sparens. Das Abrichten zum Arbeitsgehorsam, zur Sesshaftigkeit und so weiter. Foucault bezeichnet schließlich alle in der Gesellschaft angelegten Disziplinareinrichtungen. Dazu zählen Wohltätigkeitsgesellschaften, Sittlichkeitsvereine, Unterstützungs- und Überwachungsinstitute, Arbeitersiedlungen und Wohnungen. Als das große Kerkernetz. Dieses Kerkernetz oder genauer Die darauf basierende Machttechnik verdrängt andere, unproduktivere Mächte und wird universell. Nicht alle alten Machttechniken werden dabei verdrängt. Die Disziplinarmacht tritt zu anderen, schon bestehenden hinzu, erzwingt aber neue Grenzziehungen. Sie tritt hinzu zur Macht des Wortes und des Textes, zur Macht des Gesetzes, zur Macht der Tradition. In den Disziplinen kommt schließlich die Macht der Norm zum Durchbruch. Dient der Panoptismus dazu, die Körper beobachten, registrieren und differenzieren zu können, so stellt die Norm die Ersetzung des Aufsehers dar, auf den hin die Körper differenziert werden. Jede Normalisierungsmacht ist doppelt bestimmt. Einerseits zwingt sie zur Homogenität, was seinen umfassendsten Ausdruck im System der formellen Gleichheit findet. Andererseits wirkt sie, in Verbindung mit dem Panoptismus, individualisierend, da von ihr aus Abstände gemessen, Besonderheiten fixiert und die Unterschiede nutzbringend aufeinander abgestimmt werden können. Und das Hauptziel aller Verfahren der Disziplinierung und Normalisierung ist die Individualisierung, die durch den Abbruch jeder Beziehung, die nicht von der Macht kontrolliert und hierarchisch geordnet ist, hervorgerufen wird. Wir werden ja da mal am Vortrag, der wie das Buch lautet, das Rätsel der Macht, noch hören. Dies alles dient ja dazu, den Hörer darauf vorzubereiten, dass er die Zusammenhänge besser erkennt und einige Termini Foucaults schon ein wenig deutlich geworden sind, damit nicht darüber hinweg gehört wird. Es ist klar, dass vieles, auch über Autoren, die diese Dinge rezipiert haben, Foucault nahezu ein Pop-Idol geworden ist. Und auch die Verbildungsform von Judith Butler und diversen Postkolonialisten sind mittlerweile schon so Pop geworden, dass sie manchmal gar nicht mehr argumentieren, wenn sie argumentativ angegriffen werden, sondern ad hominem argumentieren und mit Begriffen wie Pinkwashing, die mal was Sinnvolles bezeichneten, liberale Umgangsform als Pinkwashing kritisieren, das heißt als bloßes Mittel für Repression auf anderen Gebieten arbeiten. Das schlimmste Beispiel war ja, dass Soldaten kritisiert wurden, die darauf verzichteten, die Frauen der Gegenseite zu vergewaltigen. Das sei rassistische Diskriminierung und soll sie nur in besserem Lichte darstellen. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass Foucault nicht erklären konnte, wie in die Machtkonstellation eine Finalität hineinkommt. Und das bewegt auch Manfred Dahmanns Foucault-Kritik. Es stellt sich die Frage, wie in die Disziplinarmächte die Zielgerichtetheit, die Finalität also hineinkommt, die es erst erlaubt, überhaupt von Strategie zu sprechen. In Interviews auf dieses Problem angesprochen, antwortet Foucault immer wieder ausweichend. Man wisse nicht, wer die Macht eigentlich hat, aber man wisse, wer sie nicht hat. Es gibt keine Person und keine Klasse, von der die Macht ausginge. Beispielhaft führt er dazu aus, dass etwa das Gefängnis einen Effekt produziert, der im Vorhinein absolut nicht vorgesehen war und der nichts zu schaffen hat mit der strategischen List irgendeines meta- oder transhistorischen Subjekts, das ihn geahnt oder gewollt hätte. Die bürgerliche Klasse habe die Strategie der Disziplinierung auf jeden Fall nicht erfunden und der Arbeiterklasse aufgezwungen. Die Bourgeoisie habe zwar durch alle Arten von Mechanismen und Institutionen hindurch, etwa den Parlamentarismus, die Informationsverarbeitung, die Verlage, die Handelsmessen, die Universitäten usw., groß angelegte Strategien erarbeiten können, ohne dass es indessen Not täte, ihnen ein Subjekt zu unterstellen. Die Priorität bei Foucault ist klar. Im Verhältnis einzelner Mächte zueinander entwickelt sich eine Strategie, die dann von den Trägern des industriellen Produktionsprozesses nutzbar gemacht wurde. Damit konnte die Bourgeoisie ihre Macht steigern, ohne sie jedoch zu besitzen. und mehr noch. Auch die Bourgeoisie wird von diesen Mächten diszipliniert, wenn auch, dies gesteht Foucault zu, in einer anderen Weise als das Proletariat. Ja, im Folgenden geht jetzt Dahmann auf den Wissensdiskurs ein. Über dessen Mehrdeutigkeit haben wir ja schon einiges gesagt. Die Form, in der jede Macht, ob als Disziplinarmacht oder als eine andere, es schafft, bis in die winzigsten und individuellsten Verfahrensweisen vorzudringen, ist der Diskurs. Auf den Diskurs als Träger sind alle Mächte angewiesen. Die Diskurse sind die strategischen Elemente, über die die Mächte als Mächte erst erkennbar werden. In den Diskursen der verschiedenen Disziplinarmächte wird, wie oben schon gesehen, Wissen erhoben, erzeugt und formiert. Also eine Kombination von Panoptismus und Normalisierung wird das Prüfungsverfahren entwickelt, das die Verallgemeinerung und vor allem die Objektivierung des in den Disziplinen erzeugten Wissens erst ermöglicht. Die neuen Wissenschaften betrachten den Menschen nicht mehr als Gattung, sondern als Individuum. Das führt auch zu neuen Aufzeichnungs- und Registrierungsverfahren. Die Überprüfungsmechanismen, die Formierung der Disziplinaranlagen. Ein neues Typ von Macht über die Körper haben die Körper als Individuum in das Feld des Wissens eintreten lassen. Dies finden wir in den Archiven in dem Sinn, wie wir schon dargelegt haben. Allerdings sind die empirischen Verfahren, auf die sich diese Wissenschaften stützen, in den Gerichtsverfahren der Inquisition erarbeitet und entwickelt worden, was wir auch in Hegels Naturphilosophie sehen können, wo das naturwissenschaftliche Experiment als Folter bezeichnet wird. Allerdings hat die Sache einen Haken. Was da herausgelockt werden soll, existiert unter Umständen gar nicht. Das Besondere dieser Erarbeitung von Wissen ist nun, dass die Wissenschaften vom Menschen beständig nach etwas Geheimem fragen, dass sie immer etwas entdecken wollen, was hinter den besonderen empirischen Erscheinungen steckt. Foucault geht nun davon aus, dass es das, wonach diese Wissenschaften fragen, das Geheime, das Wahre, das Wesen hinter den Erscheinungen gar nicht gibt. Vielmehr seien es die Fragen der Wissenschaft selbst, die das produzieren, was diese dann auch finden. Der alte Biermann-Witz, dass die Hasen so lange gefoltert werden, bis sie zugeben, dass sie ein Wildschwein sind, erläutert das drastisch. Dies in den Zusammenhang positivistischer Wissenschaftspraxis zu stellen, ist nur noch ein kleiner Schritt für Dahlmann. Die Ordnung der Wahrheit ist für die Struktur und das Funktionieren der heutigen Gesellschaft fundamental. Die Macht produziert Wahrheitswirkung und diese ihrerseits reproduzieren die Macht. Indem das Wissenwollen der Menschheit auf Wahrheit zielt, befreit es sich nicht aus den Technologien der Macht. Die Objektivität der Erkenntnis ist nicht der Ort der völligen Freiheit von Macht, sie ist ihr Zentrum. Die gegenwärtige Ordnung der Wahrheit hat ihre Geschichte. Entstanden ist die Einteilung der Diskurse in Wahre und Falsche mit der Vertreibung der Sophisten bei den alten Griechen. Diese Teilung in Wahr und Falsch war neu, denn der wahre Diskurs ist von nun an nicht mehr der kostbare und begehrenswerte Diskurs, der an die Ausübung der Macht gebunden ist. Seit den Griechen wird im Abendland das Objektive gesucht, wird das gesucht, was jenseits des Begehrens und Wollens vermutet wird. In der Marterung der Körper als Strafpraxis vorbürgerlicher Gesellschaften ist die Verbindung von Macht und Wahrheit, ähnlich wie im philosophischen Diskurs, bei den altgriechischen Sophisten noch unmittelbar. Durch die Marterung vollzieht sich die Machtausübung über die Körper, und das durch die Marterung hervorgerufene Geständnis ist der Wahrheitsbeweis. Das macht in gewissem Sinne ein tautologisches Begründungsverhältnis deutlich, mit dem Wissenschaft sich gegen Kritik immunisiert. Wir können es ja auch am Begriff der Hexe sehen, nicht? Also wenn man lange genug gefoltert hat, gibt man das sofort zu.

wahrscheinlich nur einige Minuten. Es ist immer zu wenig da und wir hatten noch die Aussicht auf eine vierte Stunde, die aber doch nicht mehr zur Verfügung steht.